Labor für Entrepreneurship. Hier geht es um Unternehmensgründung. Sie haben schon eins gegründet oder sind mittendrin. Das muss ich als erstes mal eine dumme Frage. Also Herr Hilber, Herr Schenk und Herr Knieper. Drei Männer hier, groß gewachsen. Und Sie sagen, die weibliche Perspektive ist wichtig. Das ist ja nun ein bisschen merkwürdig. Sagen Sie uns ein bisschen was dazu. Warum sagen Sie als Männer, die weibliche Perspektive ist wichtig? Gerne. Wenn ich das beantworten darf, die Idee hinter Nouvelle, unserer Nachrichtenagentur, ist es, Nachrichten aus einer überwiegend weiblich besetzten Redaktion anzubieten, um damit der Medienlandschaft einen komplett neuen Blick zu ermöglichen, eine neue Perspektive zu ermöglichen, die so noch keine Umsetzung gefunden hat. Das wäre meine erste einfache Antwort auf diese Frage. Ja. Sie versuchen, wenn ich es richtig verstanden habe, das, was heute Crowdsourcing heißt. Ich habe früher mal gesagt, das ist Tom Sawyer, da hat niemand zugehört, aber jetzt heißt es Crowdsourcing, jetzt finden das alle ganz toll. Also, egal wie man es nennt, Sie sagen, man muss die Nutzer einbeziehen. Ist ja ein naheliegender Gedanke eigentlich, was ökonomisch auch gut ist, weil man deren Zusatzarbeit bekommt, das macht denen Spaß und die arbeiten mit. Also im Grunde genommen die Kunden als die Partner, die das auch mit aufbauen. Das habe ich so verstanden, ist der Grundgedanke. Die es mitentwickeln. Mitentwickeln. Also Tom Sawyer hätte zunächst die Leute, an die er es dann delegiert, gefragt, in welcher Farbe möchtet ihr den Zaun gerne haben. Ah. Insofern, also wir beziehen die Leserinnen und Leser von Anfang an in die Konzeption dieser Nachrichtenredaktion. Da gibt es sogar schon ein erstes Buch, das heißt Der Kunde als Innovationspartner. Das ist von einem österreichischen BWL-Mann geschrieben. Geht genau dahin. Also Sie haben recht, es geht ein Stück weiter als Tom Sawyer. Den Kunden als Innovationspartner, ist das nicht riskant, wenn der Kunde irgendwas ganz anderes will wie Sie, was Sie sich sorgfältig ausgedacht haben, dann folgen Sie dem Kunden? Das bezieht sich auf die Marktforschung. Ja. In dem Fall, es könnte natürlich, dieses Risiko besteht natürlich. Bisher haben wir ein sehr positives Feedback bekommen. In unserer Umfrage finden Sie auf der Webseite des Labors für Entrepreneurship auch einen Link zu unserer Umfrage. Und wir haben jetzt gerade erst angefangen, erstmal im kleinen Kreis aufmerksam zu machen, haben in 3 Tagen über 100 Datensätze in unsere Umfrage bekommen. Ah, ja. Und wenn ich jetzt von der Zielgruppe Frauen nur sprechen darf, dann stimmen uns 3/4 in unseren 3 Hauptthesen absolut zu. Ja. Das bestätigt bislang. Ja. Ja. Das Ganze heißt Nouvelle. Sagen Sie 3 Hauptthesen. Die Hauptthese haben Sie vor sich liegen. Die weibliche Perspektive auf die Welt wird das 21. Jahrhundert bestimmen. Ja. Die zweite These, mehr als Frage formuliert, ist, ob diese These für Sie eine Bereicherung darstellen würde oder die Arbeit, die aus dieser These sich ableiten lässt. Und die dritte Frage, ob man denn denkt, dass Nachrichten analog zu dieser These eher in einer weiblich besetzten Redaktion produziert werden würden. Da haben wir eben sehr große Zustimmung bekommen. Ja. Wie ist der Stand Ihrer Überlegungen? Wie weit ist es gediehen? Wann geht's los? Ist es schon losgegangen? Wir sind letzte Woche online gegangen, ja, mit dieser Umfrage. Das sind 17 Fragen. Wir stellen kurz unser Projekt vor. Wir haben auch darauf aufmerksam gemacht, dass wir heute hier diese Ideen noch einmal vorstellen. Wir sind dabei, Kooperationen zu starten, anzuknüpfen. Wir haben Kontakte zu Universitäten in der ganzen Welt. Das weiteste ist im Moment Neuseeland. Zum Beispiel, wir haben erste Kontakte zum Club auf Budapest aufgebaut. Wir versuchen mit dieser Idee der weiblichen Perspektive bzw. der weiblich besetzten Redaktion auch noch ein paar andere Dinge zu entwickeln. Nicht nur diesen Teil, sondern wir wollen einen internationalen Fokus in unserem Magazin aufnehmen. Wir wollen auch über die Ökologisierung, die unserer Meinung nach in jedem Lebensbereich mittlerweile vorgedrungen ist, der wollen wir eine Plattform bieten. Wir wollen weg von den normalen Medienberichten über Klimahysterie. Wir wollen weg aus dem medialen Unterhaltungswert von Ökologisierung. Das sind so die 3 Hauptrichtungen, die wir machen. Wir sind am Anfang, wir bereiten Kooperationen vor, wir bauen ein Netzwerk auf, ein internationales Netzwerk an Leserinnen und Lesern, aber auch an Journalistinnen und Journalisten. Ja. Und in dieser Phase befinden wir uns gerade. Ja. sagen Sie, eine ketzerische Frage, weibliche Perspektive, sind dann die Männer ausgeschlossen oder dürfen die auch? Das Schöne an der weiblichen Perspektive, so wie wir sie kennengelernt haben, wir beschäftigen uns jetzt mit diesem Thema oder mit dieser Idee, nicht erst seit einer Woche, sondern seit fast einem Jahr oder über einem Jahr, ist, dass der häufigste Kommentar war, was ist mit den Männern? Wo sind die Männer? Ja. Spannt die Männer mit ein? Also da kann ich ganz leicht sagen, nein, Männer sind ganz im Gegenteil nicht ausgesperrt, sie sind herzlichst willkommen. Wir freuen uns drauf. Das ist ein Projekt, eine Idee. Wir haben uns dazu entschlossen, unsere Redaktion, die wir bilden, im Moment sind wir dabei, hauptsächlich mit Frauen zu besetzen, denn in der Medienlandschaft ist genau der Gegenteil das Normale. Jede Nachrichtenredaktion ist zu fast 80% mit Männern besetzt. Wenn Sie heute in einer Nachrichtenredaktion sitzen und eine der paar Frauen, die dort sitzt, sagt, ich würde ganz gerne über das Weltfrauenforum, das letztes Wochenende hier in Berlin war, reden, dann heißt es, na gut, das ist interessant, kommt aber ein weiteres Thema. Da können Sie sicher sein, dass es ein Stöhnen im Raum gibt. Und zu viel. Ja, es ist einfach dann zu viel. Aber das liegt nicht daran, dass das Thema nicht interessant ist, sondern dass einfach das Verständnis dafür nicht da ist. Und wir sind der Meinung, dieses Verständnis wird das 21. Jahrhundert prägen. Okay, also Sie sagen, wir sind ein Nachrichtensender, der anders ist als die anderen. Wir haben eine weibliche Perspektive. Trotzdem, es gibt einen Haufen Nachrichtensender, auch welche mit viel Geld, CNN und so, Bloomberg, Reuters, also vieles abgedeckt. Warum glauben Sie, dass Sie da eine Chance haben? Ist es diese weibliche Perspektive, die den Durchbruch schafft? Oder wie treten Sie gegen diese sehr mächtigen Sender an? Es ist zum einen, wir fangen jetzt mit dem Fragebogen an. Wir wollen die Leserinnen und Leser von Anfang an nicht nur in die Entwicklung mit einbinden. Das schaffen große Verlage nicht, das schaffen große Medienunternehmen. Der Crowdsourcing ist der Wettbewerb. Richtig, unter anderem, natürlich. Also wir haben dadurch ein Alleinstellungsmerkmal, das nur schwierig für große Verlage zu übernehmen ist. Die haben nicht das Interesse, ihre Leserinnen und Leser einzubinden, es sei denn für eine alle zwei Jahre stattfindende Leserbefragung, die für ihre Anzeigenkunden gelten. Die gelten nicht für ihre Leserinnen, sondern für ihre Anzeigenkunden. Sie sprechen von Lesern. Heißt, es gibt nur was zu lesen oder gibt es auch was zu Videos oder wie sieht's aus? Das wird, das muss man unterscheiden. Wir beginnen im Internet. Wir haben eine Internetplattform, das ist zum Arbeiten. Wir haben dann bald auch eine Website, vergleichbar, vielleicht noch nicht ganz, aber mit Spiegel Online. Einfach nur das Prinzip, also nach Rubriken geordnet, verschiedene Nachrichten darauf. Und die Frage ist, was wird es dazu zusätzlich geben? Das ist genau das, was wir jetzt noch nicht sagen können, weil genau das fragen wir in dieser Umfrage. Das heißt, genau da wollen wir natürlich den Bedarf genau ermitteln und auch das, wo der meiste Zuspruch ist, darauf eingehen. Das können Videoblogs sein, das kann aber auch sein, dass es Autorenblogs oder Kommentare sind, solche Sachen. Was es sicher geben wird, ist eben auch auf dieser Internetseite ein Bewertungssystem. Das heißt, nicht nur mit der Umfrage ist dann das schon abgeschlossen, dieser ständige Austausch, sondern es gibt zum einen ein einfaches Bewertungssystem, wo jeder Leser einfach mit einem Klick sagen kann, ob er das gut oder schlecht oder interessant oder nicht interessant findet. Es gibt des Weiteren die Möglichkeit, es zu kommentieren und auch eigene Sachen dazuzustellen. Und was für uns interessant ist, ist dann an dem Punkt, wo wir sehen, oder hat wirklich jemand auch was zu erzählen, der jetzt kein Profi ist, demjenigen dann eine Journalistin an die Seite zu stellen und dessen Geschichte auch weiterzuentwickeln. Da lassen wir uns überraschen sozusagen, was dann da kommen wird. Ja. Was es auch noch geben wird, das wissen wir schon sicher, ist ein E-Paper, weil wir eben im Internet anfangen. Langfristig aber auch, oder mittelfristig sogar, ein Magazin am Kiosk verkaufen möchten. Und dieses E-Paper wird dann im Kleinen das schon mal ein bisschen durchspielen, wobei es also kein reines PDF sein wird, sondern das wird schon auch also internetmäßig ein bisschen was können, aber eigentlich kein Firlefanz oder Schnickschnack, sondern halt schön in der Anwendung sein einfach. Das wollen wir in jedem Fall machen, aber da hatten wir auch jetzt schon bei dieser kleinen Umfrage schon auch ganz gute Zusprüche, dass das gerne gesehen wird. Und diese anderen Sachen werden sich zeigen. Da können wir gar nicht so viel sagen. So. Da gibt es ja dann eine Menge Diskussionen. Also sich selbst veröffentlichen, Blogs, U-Design hatten wir hier vor einiger Zeit. Und in den USA gibt es eine ganze Reihe von solchen Angriffs, The Microphone, solche Seiten. Wodurch versprechen Sie sich, dass Sie da gegen doch erhebliche Konkurrenz auch im Internet ankommen? Es ist die Kombination höchstwahrscheinlich. Also wir sind eben nicht YouTube, wo jeder alles drauf lädt und das kommt dann irgendwie drauf und ich gehe nach Stichwörtern und komme dann auf den Rand. Wir haben eine Perspektive, Richtung, wir haben eine Richtung und anhand derer, da haben wir jemand, der sich gar nicht beteiligt an der Sache, bekommt trotzdem noch sehr viel geboten und es ist also, wir gehen nicht pleite in dem Moment, wo nicht alle gleichzeitig, die lesen, auch sich noch daran beteiligten, sondern es ist nur die Möglichkeit, es ist die Durchlässigkeit, um die es geht. Und für uns halt auch Inspiration dann in dem Moment. Deswegen machen wir das. Man muss da auch noch unterscheiden, also zu Seiten wie YouTube oder Grab the Mic oder wie sie heißen mögen, dass das Seiten sind, die wirklich nur auf diesen jetzt Web 2.0-Hype aufbringen oder ihn mit auslösen. Ich habe mal den schönen Kommentar gelesen, dass dann manche Leute verdienen Geld mit dem, was andere Leute unentgeltlich zur Verfügung stellen. Das ist ja in unserem Fall nicht. Wir produzieren schon richtig Nachrichten. Und das ist eben besagtes Nachrichtenportal, in dem diese Nachrichten abrufbar sein werden. Wir bieten den Nutzern aber parallel dazu eben noch eine Arbeitsplattform. Das heißt, wir bauen ein integratives System auf, in dem eben einerseits die Produktion unserer Nachrichten ablaufen wird, zudem aber auch Leser und Leserinnen parallel Zugang haben. Also zwei teils getrennte Bereiche, vielleicht eher vorstellbar wie ein System wie Wikipedia in der Art, das eben wirklich auf Informationen und auf Mitmachen und auf Diskussionen, Argumentationen ausgelegt ist und nicht auf Selbstrepräsentation im Internet, wie das bei vielen anderen Seiten der Fall ist. Wir haben schon ein programmatisches und nachrichtenbasiertes Konzept. Ja. Wenn ich dazu noch kurz was sagen darf, ein interessanter Aspekt, den wir heute bei der ersten Auswertung des Fragebogens waren, war eine Frage, die da lautete, wie möchten Sie Ihre Nachrichten präsentiert bekommen? Möchten Sie, dass eine Redaktion Sie auswählt? Möchten Sie, dass die Nutzer Sie auswählen? Oder möchten Sie, dass das die meisten Aufrufe sind? Die überwiegende Meinung war, bitte eine Redaktion. Ein anderes Beispiel, Sie sprechen von Amerika, Herr Professor Feitling. Ganz Amerika scheint in eine Blogosphäre sich zu verwandeln. Das ist wohl wahr, aber auf der anderen Seite ein englisches Magazin wie der Economist erlebt Hochzeiten in Amerika, die es vorher noch nie gab. Wir glauben, dass ein medienkomplementäres Arbeiten im Moment das Aktuelle ist. Das heißt, natürlich braucht es eine Repräsentanz im Internet, es braucht eine Basis im Internet. Dort soll es losgehen, dort soll auch der Großteil unserer Arbeit und Mühen hineinfließen. Aber wir glauben sehr daran, dass wir dieses Wissen und dieses Interessante aus dem Internet auch zusätzlich noch auf Papier bringen können. Natürlich mit Extras und Unterscheidungen etc. pp. Aber es geht darum, medienkomplementär zu arbeiten. Es kann nicht sein, dass nur weil jetzt plötzlich ein Internet-Hype ist und der vor allem in Amerika, dass jetzt alles Papier verschwindet. Ich habe gerade erst in der Pause mit jemandem gesprochen, der von einer Zeitung angerufen wurde, ob er nicht gerne ein Abo haben möchte. Der war der Erste, den ich gehört habe, er will kein Papier mehr haben. Er will diese Zeitung nicht haben, aber das ist die Ausnahme. Und es wird auch noch sehr lange die Ausnahme bleiben. Sagen Sie, was könnten wir, also machen wir es mal am praktischen Beispiel. Das sind ja alles Leute, die auch so über Unternehmerisches nachdenken. Wie würden Sie die einspannen oder was würden Sie sich davon versprechen? Was könnte man da zusammentun? Hier ist jeder eingeladen, an diesem Fragebogen zum Beispiel teilzunehmen. Hier ist jeder eingeladen, Vorschläge zu unterbreiten. Es sind viele Möglichkeiten, sich im Moment nur durch den Fragebogen, aber später durch viele weitere Möglichkeiten, sich einzubringen. Das ist der erste primäre Nutzen, wenn man sich nur die Mitmachmöglichkeiten anschaut. Schaut man sich die Informationsmöglichkeiten an, glauben wir, ich darf Ihnen ein Beispiel geben. Wenn eine Frau über einen Artikel schreibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die handelnden Personen dort eine Frau ist, dreimal so hoch. Das heißt, wir sind uns ziemlich sicher, dass mit so einer Redaktion eine völlig neue Perspektive eröffnet wird. Völlig neue Informationen. Informationen, die sonst bei klassischen Nachrichtenmagazinen durch deren Raster fällt, wie ich es vorhin eingangs beschrieben habe. Nachrichten, die in den gängigen Nachrichtenmagazinen in Randnotizen verkommen, meiner Meinung nach, oder unserer Meinung nach, denen geben wir eine Plattform. Wir machen das in verschiedenen Hinsichten, was die weibliche Redaktion betrifft, was die Ökologisierung angeht und auch was den internationalen Fokus angeht. Was mir nicht so einleuchtet, ist, dass da so viele Informationen verloren gehen und man die retten muss, weil ich denke, wir haben Information Overload längst. Das Stanisław Lem schon vor 20 Jahren geschrieben. Eher ist das Problem, dass man unter den vielen Informationen und auch Falschinformationen auswählen muss. Also Ihr Stichwort Redaktion, das leuchtet mir sehr. Eine Redaktion ist ein Filter. Sie filtern aus dieser Masse von Informationen und schieben einen Teil weg, den ich mir dann nicht mehr angucken muss, weil es Schrott ist, und können ein bisschen auf das Wesentliche hinausgehen. Ist das, verstehen Sie sich als Filter, also als Zusammenfassen von Informationen, oder verstehen Sie sich als jemand, der sogenannte, sage ich mal, werdend verloren gegangene oder nicht richtig beachtete Information auch noch auf das Volk schüttet? Beides, würde ich sagen. Also einmal ist die Redaktion ganz klar ein Filter. Sie hatten ja vorher genannt, positiv, Sie hatten ja vorher genannt Bloomberg, CNN, Reuters. Wenn ich zwischen Bloomberg und Reuters hin und her schalte, habe ich dieselben Nachrichten. Sie sind beide sehr wirtschaftsorientiert. Und CNN muss man, glaube ich, gar nicht beschreiben, aber es geht dann doch in eine sehr ähnliche Richtung. Und unser Filter ist ein anderer Filter. Das heißt, er bietet eine Vielfalt, aber im Sinne einer Vielfalt einer weiteren Perspektive, einer weiteren Möglichkeit. Das andere, Randnotizen, die vergessen werden, sind ja in diesem Filter mit eingebaut. Das heißt, aus einem DPA-Ticker kommen 80.000 Meldungen am Tag. Und es werden bestimmte ausgewählt, die gewertet werden, die anderen fallen unter den Teppich. Und unser Filter wählt vielleicht eben genau andere Nachrichten aus, die dann nicht unter den Teppich fallen. Weil Sie das Gefühl haben, bestimmte Nachrichten werden systematisch irgendwie weggeschoben. Oder einfach als uninteressant erachtet. Ja. Stellen Sie sich mal vor, es wäre eine Emma-Redakteurin hier. Was meinen Sie, wie viele Informationen, die Ihnen uns allen geben könnte, von denen wir noch nie gehört haben? Würden Sie der die Frage stellen, ist das vielleicht eine Überschüttung an Nachrichten? Wir glauben nicht. Es ist ein Zusatzangebot. Wir wollen nichts verdrängen. Wir wollen auch niemanden vom Markt stoßen. Naja, vielleicht den einen oder anderen, wenn Sie mich fragen. Aber es ist ein Zusatzangebot. Und Stanisław Lem hat in dieserlei Hinsicht nicht ganz Unrecht, aber wir sind ein Stückchen weiter, als er das vor 30 Jahren war. Wir sind damit aufgewachsen. Auch wenn unsere Bildung nicht sehr gut ist, wie wir heute mehrmals gehört haben, und wo ich nur zustimmen kann, lernen wir automatisch zu filtern. Und wenn wir eine Möglichkeit bieten, eine solche Perspektive anzubieten, dann glaube ich, ist es eher ein Gewinn als eine Überfrachtung. Ich habe vor ungefähr 4 Wochen hier eine Gruppe, die sowas wie eine Zukunftswerkstatt plante. Ich habe gerade heute von denen Bericht bekommen, dass es sehr stark aufgegriffen wird, im Spiegel, Online, Fokus und so weiter. Also es ist tatsächlich so, dass es auch einen Mangel an Ideen und Konzepten gibt und diese großen Institutionen eigentlich das nicht leisten. Wir haben in Deutschland keine etablierte, originelle Zukunftsforschung von neuen Sichtweisen. Insofern kann ich mir vorstellen, Zukunftsforschung aus weiblicher Perspektive könnte was sein. Es geht nicht nur um Zukunftsforschung, das wäre etwas zu kurz gegriffen. Es geht auch um tagesaktuelle Probleme. Im Moment reden wir sehr, sehr viel über Kindertagesstätte, über Ausgleich, dass Frauen entweder weniger Krankenversicherung zahlen oder weniger Steuern plötzlich zahlen sollen, weil sie weniger verdienen. Das heißt, es gibt genügend aktuelle Themen, wo mich als Mann, wenn ich ganz ehrlich sein darf, eine Frau viel mehr interessieren würde, was sie dazu zu sagen hat, als was sie oder ich dazu zu sagen haben. Und das bieten wir an. Ich hoffe, dass es klappt. Gucken wir in 4 Wochen. Und die anderen, dass wir sie schon als Erfolg haben. Also ich wünsche Novell alles Gute, wenn wir irgendwas zu machen können, wenn sie mal wiederkommen und uns zeigen, wie es weitergeht. Herzlich willkommen. Ich bedanke mich. Vielen Dank. vielleicht, das ist ja ein bisschen geeigneter, auch so zu fragen, was sagen die Frauen dazu, was sagen die Teilnehmer dazu? Also ich würde